Rekord. Rekord. Gebrochen. Jo Leute, hallo und herzlich willkommen zurück bei Antennenkinder, eurem kleinen Polit-Podcast. Wir haben uns heute mal wieder zusammengetroffen und haben uns als Thema Medien ausgesucht. Es wird eine kleine Einführung geben, dann eine Gliederung über die Medien an sich, was es da für welche gibt, was man dann berücksichtigen muss und letztendlich wie uns Medien und wie wir Medien beeinflussen können. Doch vorerst möchte ich einen kleinen neuen Gast vorstellen. Den Pluto. Hallo. So, jetzt haben wir schon den Pluto kennengelernt. Wir sind nochmal Dr. Nero, Sixtus und Petit. Ja, und wir haben uns heute wieder zusammengefunden, um ein bisschen was aufzurütteln im ein bisschen politisch verklemmten Deutschland. Der letzte Podcast hat sich, und dafür möchte ich allen wirklich herzlich danken, zu einem wirklich gigantischen Projekt entwickelt, muss ich sagen. Wir haben in den letzten paar Tagen unseren 100. Download verzeichnen können und das ist ein Erfolg, den wir uns niemals hätten ausmalen können. Ein herzliches Danke nochmal. Auch danke für die Kommentare. Weiter so. Genau. Dann fangen wir gleich mal an mit dem Thema Medien. Ein gigantisches Thema natürlich. Das Problem an sich ist, dass es so gigantisch ist, dass es wahrscheinlich den Rahmen unserer Sendung ein bisschen sprengen wird. Aber wir versuchen unser Bestes zu geben. Ich würde erstmal von Anfang fragen, was sind denn bitte Medien für euch, Leute? Also ich finde, dass Medien eigentlich das Sprachrohr der Bevölkerung sind. Also ein Reporter sieht etwas und schreibt es in den dpa-Ticker oder, ja, keine Ahnung, und die Zeitung schreibt dann diesen dpa-Ticker in die Zeitung und die Bevölkerung weiß dann, was geschehen ist. Also man kann als Mensch nicht überall sein, immer. Deswegen gibt es Medien, dass die das einfach, das Wissen weitertragen, was passiert ist. Jo. Medien für mich sind ist einfach eine riesengroße Informationsquelle, nicht nur über politische Sachen, auch über meine Hobbys oder sonstiges, also einfach lebenswichtige Sache, die ich einfach immer brauche eigentlich, also auch täglich nutze. Ja, also Medien sind eben für uns da, dass wir wissen, was in unserer Umwelt passiert, was in Deutschland, international und auch in unserer regionalen Umgebung eben geschieht und was wir wissen müssen. Ich kann mich da absolut nur anschließen. Für mich sind Medien eine Art großer Fundus für allerlei Informationen, von denen ich verdammt viele nicht brauche, aber von denen, die ich brauche, erfahre ich da praktisch, sei es jetzt durch Internet, durch TV oder durch Zeitung, alles, was ich wissen muss. Damit ist eigentlich schon alles gesagt. Nun, jetzt haben wir unsere Meinung schon ein bisschen kundgetan. Der Herr Niklas Luhmann hat sich auch ein bisschen über Medien, da speziell Massenmedien, ausgelassen. Und um nochmal hier ein bisschen Qualität und wissenschaftliche Basis hier reinzubringen, kann ich mal ein bisschen zitieren. Er meint, dass Massenmedien sind nach seiner Meinung alle Einrichtungen der Gesellschaft, die sich zur Verbreitung von Kommunikation technischer Mittel bedienen. Und neben diesen klassischen Massenmedien wie Presse, dem Hörfunk oder auch dem TV und dem Fernsehen, wächst in den letzten Jahren die Bedeutung des Internets. Zitat Ende. Jetzt haben wir diese Meinung gehört. Ich weiß nicht, ich stehe da ein bisschen kritisch dazu. Ich glaube, Medien sind außer dieser technischen Möglichkeit eigentlich auch noch alles, was sich irgendwie von Mensch zu Mensch, sei es jetzt nur von Reporter, an mich richtet. Ja, du meinst wahrscheinlich auch zwischen den Zeilen lesen? Und auch Mundpropaganda kann man auch als Medien bezeichnen, vielleicht. Das ist absolut richtig, ja. Ja, die Mundpropaganda jetzt aber allerdings nicht unbedingt auf gedrucktem Papier steht und klar, wir uns darüber das Maul zerreißen können, wenn wir beispielsweise die Zeitung lesen, ist das ein bisschen zurückzustellen. Aber wir haben uns überlegt, dass wir ungefähr die Punkte Zeitung und da auch Zeitung und Magazine, dann das Radio, das Fernsehen und das Internet und sogar vielleicht schneiden wir ein bisschen die Tradition des Bloggens an, um ein bisschen einfach darüber zu informieren. Ja, also wie er schon gesagt hat, wir wollen rausfinden, was Medien mit uns machen und was wir mit Medien machen, denn Medien werden ja auch häufiger als die vierte Macht neben Exekutive, Legislative und Judikative bezeichnet und haben auch dementsprechenden Ruf und Einfluss auf die Bürger und damit auch auf uns und damit beschäftigen wir uns jetzt eben. Wir haben schon festgestellt, dass Medien eine absolute Macht sind und das ist gut und das ist bestimmt auch schlecht, weil wenn man Menschen über anderen Menschen eine Macht gibt, zieht das natürlich Probleme nach sich. Ich weiß jetzt nicht, ich würde jetzt am besten mit den einzelnen Medien anfangen und die nach der Reihe chronologisch abordnen. Ja, also was gibt es für Medien? Das weiß, glaube ich, jeder. Es gibt einerseits Bewegtbild, also Fernsehen, es gibt Radio, es gibt Zeitung und es gibt halt auch normales, ja, keine Ahnung, Reden, vorhin Mundpropaganda, naja, es ist halt ein komisches Wort, aber naja. Und ja, vielleicht schneiden wir es dann ja noch an, wenn wir noch Zeit haben. Das sind die Blogs und Podcasts und eigentlich Internet allgemein. Richtig. Wenn wir jetzt anfangen würden, würde ich spontan für das, sag ich mal, das geringste Medium schließen. Und von dem, was ich jetzt unter Freunden, Bekannten und so weiter gehört habe, ist das für mich, ganz ehrlich, das Radio. Es wird nicht besonders viel genutzt. Von Jugendlichen. Von Jugendlichen, um sich wirklich politisch und wirtschaftlich und insgesamt international zu informieren. Aber es ist auf jeden Fall da. Wie oft benutzt ihr denn Radio? Also noch zum Radio hinzu, ich habe mal neulich eine Art, keine Ahnung, Statistik gehört, wo sie Leute befragt haben, was sie am vertrauenswürdigsten finden. Also egal, ob sie jetzt Lügen verbreiten oder nicht, oder Wahrheiten, was am vertrauenswürdigsten ist oder erscheint der Bevölkerung gegenüber, das ist das Radio. Also sie vertrauen, wenn was im Radio gesagt wird, sagen sie eher, das ist richtig, als auf dem zweiten Platz der Zeitung, als auf dem dritten Platz dem Fernsehen. Vielleicht kann man das darauf zurückschließen, dass beispielsweise jetzt im Fernsehen, dass das so einen gewissen Beigeschmack hat von ein bisschen Sensationsheischen, weil man eben auch noch die Bilder sieht, weil man wirklich hautnah dabei ist und alle Informationen bekommt. Zweitens, die Zeitung, wie es schon so oft heißt, ein Wort sagt mehr, ein Bild sagt mehr als 1000 Worte, wenn man das auf die Zeitung überträgt. Ja. Zum Radio kann man sich kann man wirklich was aufbauen. Hinter der Stimme kann man sich eine Persönlichkeit vorstellen. Und man kann der Stimme ein Gesicht geben, die total ansprechend für dich ist. Also das ist schon ziemlich hilfreich dann. Ich glaube, einen wichtigen Faktor dabei spielt bei Zeitungen und beim Fernsehen spielt eben die Einschaltquote. Wie das Highlight eben dargestellt wird, und es geht eigentlich hauptsächlich darum, es zu vermarkten. Und beim Radio hat man eben den Vorteil, dass es durch die GEZ, eben durch die Rundfunkgebühren, eben schon durch die Steuern bezahlt wird. Das Fernsehen wird eigentlich auch durch die GEZ finanziert. Bei Privatsendern nicht. Bei Privatsendern? Schon gezahlt. Ich glaube, die Werbung richtet sich mehr an die Leute, die wirklich das Fernsehen, sag ich mal, alltäglich nutzen. Nein. Privatsender bekommen keine GEZ-Zuschläge. Privatsender nicht? Nee. Aber wie viele Leute haben denn schon Privatsender? Wir reden jetzt, wir wenden uns an eine größere. Eigentlich denke ich, die größte Masse, die Fernsehen schaut, schaut Privatsender. Was das ProSieben und RTL. Ja, nicht das Pay-Per-View, wenn du das jetzt irgendwie verwechselst. Nee, Privatsender ist alles außer ARD, ZDF und eben auch Hörfunk. Eigentlich versteht man unter der GEZ, zahlst du eigentlich hauptsächlich Rundfunkgebühren. Und damit eben auch ARD und ZDF, läuft eben auch darunter. Und die müssen eben nicht um Einschaltquoten kämpfen oder sowas. Die sind einfach da. Und die Privatsender müssen sich eben irgendwie finanzieren. Die müssen ihre Show verkaufen, ebenso wie Zeitungen, die eben ihre Berichte verkaufen müssen. Werbung. Also du zahlst eigentlich einen Privatsender, du persönlich, wenn du in den Supermarkt gehst und dir eine Packung Kaugummi holst. Damit zahlst du deinen Privatsender, weil die Kaugummi-Firma macht Werbung auf diesem Sender und muss dafür bezahlen. Das ist klar. So finanzieren sich die Privatsender. Und es muss halt auch dementsprechend Leute anschauen, die auch die Werbung dann sehen. Was auch erklären würde, warum der Film genau vor der großen Gemetzelszene immer durch Werbung unterbrochen wird. Richtig, ja. Zum Beispiel. Oder im Sport der größte Höhepunkt dann unterbrochen wird und schön mal Werbung reingeklatscht wird. Und eben das wollte ich jetzt sagen, dass da eben auch die Einschaltquoten und die Verkaufszahlen, die Auflagezahlen und was auch immer, da eine große Rolle spielt bei diesen großen... Was du zu dem Vertrauen gesagt hast, Doktor, möchte ich... Sixtus. Ist egal. Er hat es aber auch noch angesprochen. Ja, ist egal. Glaube ich. Na gut, dann eben du auch. Wenn du sagst, dass du glaubst, die haben mehr Vertrauen dahinter, dass wegen dem Reden und so, eigentlich müssten sie doch eigentlich durch Bildmaterial mehr Vertrauen gewinnen. Oder ich glaube, da wurde mir ein bisschen das Wort abgeschnitten. Ich wollte Folgendes sagen. Wenn man dieses Zitat, ein Bild sagt mehr als 1000 Worte, auf das Radio und das, die Zeitung im Vergleich abspiegelt, dann würde ich sagen, mich persönlich, wenn ich von mir ausgehe, ein gesprochenes Wort, auch wenn ich es lese und nochmal höre, beeindruckt mich trotzdem das gesprochene Wort mehr, ganz einfach, weil ich weiß, es ist ein Mensch, der das vorliest. Es ist jemand, der so ist wie ich, der beeinflusst wird, aber trotzdem das vorliest. Wenn auch, vielleicht nicht als seine Meinung, aber auf jeden Fall liest das vor. Und die Zeitung ist halt wirklich nur, aber auch das Magazin, der Stern, der Fokus, je nachdem, eine Auflistung von verschiedenen Worten für gewisse Themen. Ebenso wenig weißt du, ob die Bilder, die du eben siehst, nicht nachretuschiert wurden. Ja, ja, das weißt du auch beim Radio nicht, ob der jetzt irgendwas erzählt. Also du kannst ein Radio auch... Du musst obwohl es dir aber vorstellen, dadurch weißt du selbst, ob das überhaupt realistisch ist. Ja klar, aber beim Fernsehen kannst du ja auch sagen, das kann nicht sein. Oder bei der Zeitung ist ja noch einfach ein Bild zu fälschen. Das hat man aber bei jedem Medium. Das hat man bei der Zeitung, beim Radio, beim Fernsehen. Aber davon ist eben das Radio eigentlich fast das Neutralste, weil du dir das, was du hörst, da selbst vorstellen musst, um das beurteilen zu können. Darf ich ganz kurz was einwerfen? Ich glaube, zu dem Thema Manipulation der Medien werden wir später noch kommen, so wie ich das mitbekommen habe. Deswegen wollte ich euch jetzt da mal das Wort abschneiden. Geht gut, wir schweifen schon wieder ab. Ja, ich meine nur. Also wir sollten vielleicht mal differenzieren zwischen Medien, wie es die klassischen Medien gibt und die inzwischen neuen, modernen Medien. Also wir haben uns jetzt eigentlich auf die klassischen Medien bezogen. Ein Reporter sieht etwas, schreibt es in den dpa-Ticker oder gleich in seine Zeitung. Seine Zeitung bekommt es entweder vom Reporter oder vom dpa-Ticker oder auch Reuters. Also Zeitung, auch jetzt Radio und Fernsehen und die klassischen Medien halt. Und die Bevölkerung konsumiert dann diese Medien und somit werden Ereignisse an die Bevölkerung weitergegeben. Und dann gibt es auch jetzt so moderne Medien, da spielen die Blogs eine große Rolle. Also Blogs ist sowas wie eine Art Internet-Tagebuch. Also ich glaube, der Term trifft es nicht ganz so, aber... Es ist eine Möglichkeit, dass jeder eben seine eigenen Nachrichten sozusagen wiedergeben kann, indem halt... Man kann das eigentlich als Dateien zusammenfassen, die im Internet publiziert werden, in denen jeder Mensch seine eigenen Gedanken, du kannst über was du willst schreiben, Praktiken, was du willst. Richtig. Dass du alles reinschreiben. Du hast allerdings noch den Vorteil von Blogs gegenüber normalen Webseiten, dass das automatisch chronologisch geordnet wird und es gibt noch so kleine technische Spielereien, ich glaube die meisten kennen das sind die RSS-Feeds und so weiter. Auf jeden Fall gibt es einige Blogs, die auch von Reportern gelesen werden, die auch von Zeitungen gelesen werden, also von Journalisten, von Radios, von Fernsehern gelesen werden, also so große Blogs oder auch, das heißt nur kleine. Und die Blogs, der springende Punkt ist, die Blogs werden geschrieben von der Bevölkerung, die Medien konsumiert, die auch normale Sachen erfährt und normale Sachen aufdeckt. Und ihre Meinung dazu einbringen kann. Ja, und es gibt eben auch Blogs von Reportern über die Reporte von Reportern, wie zum Beispiel den Bildblog, den kennst du sicherlich. Ja, das ist... In dem eben auch Sachen von, die Reporter niedergeschrieben haben in einer bundesweiten Zeitung, eben der Bildzeitung, und die dann widerlegen. Diese Möglichkeit gibt es eben auch. Also ich sehe, wir setzen uns hier ein bisschen auf das Thema Zeitung und Magazin und so ein bisschen fest, weil wir jetzt hier gerade die Bildzeitung ansprechen. Das Problem, sage ich mal, an der Bildzeitung ist, dass es einen sehr großen Artikelfundus gibt. Man hat eine wahnsinnige Bandbreite und ich habe mir gedacht, naja, da könnten wir doch gleich mal ein bisschen zitieren. Beispielsweise hätten wir hier einen kleinen Artikel, der sagt, wir im Handwerk setzen auf Bayerns Hauptschulen. Das ist Werbung des deutschen Staates. Blättert man um, bekommt man Werbung vom vom RWE und gleich auf derselben Seite findet man einen Artikel von Lady Bitchray gegen Charlotte Roche. Lady Bitchray ist mir leider nicht so bekannt. Auf jeden Fall ist der Artikel als Zickenkrieg um Sexsprüche bezeichnet. Und wenn ich mir dann das Bild von Lady Bitchray so anschaue, das vermittelt mir nicht gerade Seriosität. Außerdem finde ich auf derselben Seite wie irgendwelche Fußballmeldungen beim Bild Sport den Telefonservice, der mir mitteilt, dass ich mich bumsen lassen kann in alle Löcher, wenn ich gewisse Nummern anrufen will. Und außerdem sagt ein kleiner poetischer Zeitgenosse, Hose runter, Beine breit, ich mach's dir ohne Wartezeit. Das ist ganz ehrlich nicht unbedingt das, was ich mir unter Informationsvermittlung vorstelle. Dann hat man aber natürlich noch den großen Vorteil in der Bild, dass man Witze, die einen die Tränen in die Augen treiben, erfährt. Beispielsweise hier, der Pannenwitz. Ein Zahnarzt hat eine Autopanne. Er holt sein Werkzeug, macht die Kühlhaube auf und greift nach der Zange. Jetzt murmelt er, jetzt wird es aber ein bisschen wehtun. Ich weiß nicht, wie sehr das unsere Hörer lustig finden, aber ich finde es ganz ehrlich nicht. Wir alle. Und deswegen kann ich mal sagen, um das Ganze ein bisschen zusammenfassen, vielleicht ein bisschen Gags muss dabei sein, aber wenn man das Ganze zusammenfasst, dann ist es, glaube ich, ganz stark zeitungsabhängig, was man erfährt. Ja. Darf ich jetzt nochmal kurz zu den Blogs zurückschweifen? Und zwar, es geht mir auch darum, dass, ich meine jetzt nicht Blogs an sich, aber zum Beispiel kann man online ja auch Zeitungsartikel lesen, sei Spiegel Online, was auch immer, ne? Und kann als Privatperson unten drunter Kommentare kommentieren. Was, ich finde, ist eine klasse Sache und was ich bei einigen Artikeln auch schon wirklich sensationell gesehen habe, ist, dass die Leute, die da Kommentare schreiben, dass sich rege Diskussionen dass entwickeln. Diskussionen entwickeln. Und ich glaube, das wird auch von der Zeitung... Das hast du allerdings auch durch Leserbriefe an der Zeitung. Genau, Leserbriefe ist genau dasselbe. Und durch nur irgendwelche 12-jährigen Kinder, die bei Antenne Bayern anrufen und irgendwie ins Telefon rülpsen. Das ist auch... Also nee, man hat die Möglichkeit, eben mitzuwirken. Genau, so ist es. Man hat praktisch in jedem Medium, dadurch, dass wir in der heutigen Gesellschaft so unheimlich aufgeklärt und ganz einfach fortentwickelt sind, und hat auch man die diese Möglichkeiten haben, eben. Leute zu kommunizieren. Also ja, das 21. Jahrhundert ist ja das Jahrhundert der Kommunikation und so weiter. Also das ist auch ein großer Faktor, der in die Medien reinspielt. Richtig. Was ich da noch dazu sagen wollte, auf jeden Fall, ist, dass ich auf jeden Fall denke, dass die Leute, die diese Seite, also die Zeitungen quasi, sich das auch bestimmt anschauen werden. Also ich glaube, das wird nicht unbeobachtet gelassen, weil es für Zeitungen bestimmt einfach viel zu interessant wäre, sowas. Die Leute, die die Zeitung schreiben, die sind, glaube ich, die auf Leserbriefe achten. Wobei ich sagen muss, wenn ich eine Zeitung lese, dann lese ich die leider meistens unter Zeitdruck. Wenn ich mir sage, okay, ich habe jetzt 20 Minuten Zeit, nehme ich mal die Zeitung. Wir haben gerade gesagt, dass wir nicht so die großen Zeitungsleser sind, bis auf einen von uns. Petit, da hast du gesagt, dass du das sehr regelmäßig tust. Ich muss sagen, mir fehlt einfach die Zeit. Und wenn ich wirklich das will, dann, wenn ich Informationen will, dann lese ich ganz ehrlich nicht die Leserbriefe. Muss ich sagen. Aber also, ich muss sagen, die Leserbriefe sind eigentlich sehr interessant. Es entwickeln sich manchmal Leserbriefe so hin und her, so Ping-Pong-Effekt. Ja. Da kannst du auch Dinge aufdecken, oder irgendwie was erzählen, was dich gerade aufregt oder was du toll findest. Dazu und sind sie ja da. Sind sie da und das finde ich eine klasse Möglichkeit. Ja, man hat ja auch bei einigen großen Schriften, wie zum Beispiel auch heise.de, was sicherlich einige kennen, die Möglichkeit, dann auch noch im Forum weiter darüber zu diskutieren. Oh, heise Forum ist böse. Forum ist natürlich die, sag ich mal, die Erfindung des 20. Jahrhunderts für den Leserbrief. Des 21. Jahrhunderts für den Leserbrief. Aber eine fortführende und eine viel... Es ist eigentlich nichts anderes. Eine Informationsplattform. Ein Forum ist für mich eine Informationsplattform in erster Linie. Es gibt aber eigentlich keinen Unterschied außer dem PC vom Leserbriefforum zum Forum von Spiegel Online beispielsweise. Natürlich, aber zum Beispiel nehmen wir jetzt halt irgendwie, du hast ein Hobby und suchst dir im Internet ein Forum dazu, dass du dich austauschen kannst und so weiter. Da gibt's Hunderte. Richtig. Und ich glaube, ich könnte fast wetten mit euch, in jedem zweiten Forum findest du politische Themen. Und wer liest es, der so alt ist wie wir? Haben wir schon im letzten Podcast ein bisschen angeschnitten. Das Problem ist, dass wenn wir jetzt schon sagen, das liest keine Sau, dann können wir leider das Ganze auch abblasen. Naja, man hatte gesehen, dass wir 100 Downloads, das ist schon einiges. Also würde ich das ein bisschen vielleicht zurückstellen, dass sich die Leute doch nicht so interessieren. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, nochmal ein bisschen ein kleines Dankeswort aussprechen. Ich habe auch mich mit Leuten zusammengetan und mich ein bisschen mit meiner ICQ, dem Instant-Forum, sage ich mal, habe mich ein bisschen mit meiner ICQ-List auseinandergesetzt und habe ein paar Leuten, denen dieses Podcast-Projekt geschildert, von denen ich gedacht habe, das wird die auf jeden Fall interessieren. Und ich habe gehört, dass wir unsere Hörer offenbar ein bisschen unterschätzt haben. Heißt, dass sich offenbar viel mehr Leute in anderen Ländern, Bundesländern, für Politik interessieren, als wir in unserem Hof kauft. Also ich war jetzt, letzte Sommerferien war ich in Lübeck. Mhm. Ich habe da, was weiß ich, wie viele ich, gut, es waren vielleicht 40 Leute oder so. Das kann sein, dass ich da in die falsche Gruppe geraten bin, die ich halt gerade kennengelernt habe. Aber mit Politik haben die sich wirklich nicht gerade beschäftigt. Anderes Thema, aber leider. Ja. Darf ich ganz kurz was sagen? Wir hatten klar. Auch... Müssen noch im freien Land? Nein, ich meine, weil Sixus was sagen wollte. Wollte ich nicht. Aber okay, gut. Dann nicht. Ich hatte auch positive Resonanz aus meiner ICQ-Liste quasi. Auch stark eben auch aus anderen Bundesländern, vor allen Dingen von einigen von bestimmten Personen, die sehr interessiert waren und auch gute Sachen uns geschrieben haben, mitgeteilt haben. Und richtig, eine davon war beispielsweise, falls ich kurz zitieren darf, von Agraf, dass wir uns ein bisschen mehr an unsere Themen halten sollen, was ich auch absolut unterstützen kann. Genau. Nein, nun, darf ich noch ganz kurz... Ich will nur noch einen Aufruf ganz starten. Ganz kurz, nein, mein Jungchen. Ich will einen Aufruf starten. Und zwar, Leute, macht uns bitte Kommentare. Sei es, also ich meine... Es ist eure Möglichkeit der Medien. Ja. Pass ihr auf, seid, ihr sagt ja. uns, ey, Leute, ich würde mich gern mal mit dem Thema... Also ich interessiere mich für... Keine Ahnung, was nehmen wir? Autos. Autos ja. und deren Belastung für die Umwelt. Und schon genau. haben wir ein politisches Thema, das Sag, wir bis diskutieren zum Erbrechen wir, diskutieren können. Diskutieren wir in der Runde nur für euch. Und wenn es euch aufregt, dass wir ständig vom Thema abkommen, schreibt das rein. Richtig. Wir genau. brauchen das, wir brauchen das. Ihr merkt es vielleicht. Genau. Vielleicht bauen wir einen Stromschocker ein oder so. Wir müssen wieder zurück. Jetzt Thema richtig. Ja, wir haben jetzt ein bisschen Zeitungen und Radio angeschnitten. Was wir noch ein bisschen unbeachtet gelassen haben, war das Fernsehen. Das Fernsehen hat, haben wir schon festgestellt, dass es das Medium des Bildes, des gesehenen Wortes, sage ich mal, anspricht. Das Problem daran ist halt, wie auch schon gesagt wurde, dass man sich da überlegen kann, ob das nicht vielleicht hier ein bisschen nachretuschiert wurde, da ein bisschen nachgeholfen wurde und so weiter. Und dazu fällt mir ein wirklich toller Film ein, namens Wag the Dog mit Robert De Niro. Der Film ist handelt von einem Politiker, der als Präsident kandidiert. Jedenfalls hat er leider das Problem, dass er bei einer ziemlich schmutzigen Affäre mit seiner Sekretärin erwischt wird. Alles handelt in Amerika und er hat einen kleinen Helfer, der ihm einfach mal so aus dem Nichts einen Krieg aus dem Boden stampft, um ganz einfach das Volk abzulenken. Abzulenken von seiner Schmutzsituation und letztendlich wird er gewählt. Film ist absolut sehenswert, darüber müssen wir uns nicht streiten. Jedenfalls nicht mit mir. Und da haben wir schon mal diesen Themenpunkt angeschnitten, dass man unheimlich durch die Medien beeinflusst wird. Was die Medien uns sagen, das glauben wir. Wir hatten ein bisschen das World Trade Center vielleicht ein bisschen drüber nachgedacht. Es ist ein sehr gutes Thema, finde ich. Man hat gesehen, was uns das Fernsehen gezeigt hat, beziehungsweise was die Zeitung uns gezeigt hat. Aber was war denn am aktuellsten? Das Fernsehen. Ja, also ich fand es auch erstaunlich, dass immer wenn was Großes passiert, wie zum Beispiel beim World Trade Center, dann schalten die Leute nicht, kaufen sich nicht die Zeitung am nächsten Tag, schauen nicht, hören nicht das Radio, sondern sie schauen Fernsehen und das ist erstaunlich. Ich glaube, dass es auch so ist, dass es, wenn ich jetzt, dass es für die Leute einfach so am schnellsten geht, sage ich jetzt einfach mal. Ich meine, die Zeitung braucht einen Tag. Das heißt, du bekommst viele Informationen oder die meisten gleich. Ja, ich denk, das denke ich eben, dass es die meisten. Ich denke, so. Das Fernsehen ist weniger dafür da, ist natürlich groß dafür da, Informationen zu geben, aber da kommt es halt natürlich drauf an, Bilder zu geben. Die Informationen gibt es Radio genauso und das haben sich da auch viele angehört, denke ich, dass viele dann dauerhaft Radio gehört haben, weil es sind ja immer wieder neue Informationen gekommen. Das hat ja Wochen gedauert, bis dieses Thema endlich, Da hat fast einen Monat gedauert, bis endlich, das Thema... Jahre. Ist ein bisschen, sag ich mal, überschätzt ausgedrückt, weil es ist halt doch ein unheimlich trauriger Punkt. Und mal, ja, aber wir da schweifen wir schon wieder ab, Leute. Ehrlich. So schaut's aus. Aber wir haben die Auswirkungen heute noch zu sehen. Das jedenfalls hat das Radio das genauso dauerhaft bearbeitet wie das Fernsehen. Und das, da haben auch viele Leute das wirklich... Da kann man es auch gut mitverfolgen. Da kann man es gut mitverfolgen, aber man hat halt wirklich nur die Aussage eines Menschen, der das Ganze vorliest, sei es Mann oder Frau, je nachdem, wessen Stimme man lieber hört. Auf jeden Fall hat man wirklich eben nur das, was er vorliest. Im Fernsehen fangen dann die Leute an. Man schreibt hier auf zig Plattformen, man kann SMS schreiben, man kann seine eigene Meinung da reinbringen, man kann auch im Radio anrufen, aber da gibt es eben nur begrenzte Zeiten, sag ich mal. Darf ich noch, ich möchte noch was dazu sagen, und zwar, was mir aufgefallen ist im Radio. Wenn ich jetzt eine Radiosendung bzw. Nachrichten höre, habe ich ein Interview von einem Menschen vielleicht und der ist selber Reporter. Im Fernsehen hat man dann zum Beispiel, was man beim World Trade Center auch gesehen hatte, die Stimme des Volkes. Die Stimme des Volkes, ja. Zum Beispiel die Frau, die gerade ihren Mann verloren hatte oder eben Leute, die dabei waren. Leute, die ihren Anrufbeantworter eingeschickt haben mit den letzten Worten des Anrufs. Genau, das hast du aber auch bei Boulevardmagazinen wie der Bildzeitung oder dem Stern. Ja, nein, es ist halt total interessant. Im Radio, ich meinte ja, weil wir gerade beim Radio waren eben, da hast du meistens eben gerade eine Konferenzschaltung mit einem Reporter, der vor Ort ist. Achso, ja. Aber so richtig, du baust keinen wirklichen Bezug auf, ja, du baust keinen Kontakt auf, weil es was anderes ist, wenn du hörst, hier ist Frank Meyer irgendwas vor Ort am Ground Zero und dort sagt dann, spielt sich jetzt Unglaubliches ab. Und man hört irgendwelche Feuerwehrsirenen, man hört Aufbau, Schutt, irgendwas. Schrei, irgendwas, richtig, sonst was fertig. Ja, genau. Zum Beispiel, wenn wir es von diesem World Trade Center eben haben. Er erzählt uns halt, was gerade ist und wie es ausschaut. Aber beim Fernsehen eben kommt das Bild von einem wunderbar galanten jungen Mann, der auch noch ein erstaunlich gutes Aussehen aufweist. Und dann eben mit Mikrofon bewaffnet, wirklich und seine Hand am erzählt, ja. Und seine Hand am wirklich erzählt, was er wirklich sieht. Und dann kann die Kamera mit einem kleinen Winkel, mit einer Winkelumdrehung, zeigt sich den ganzen Trümmerhaufen, was ich da und schaut dann, mal, und man, dann, sieht zum Beispiel Rudi Dutschke im Fernsehen. Ich würde mir Rudi Dutschke niemals per Radio anhören wollen, weil ich seine Stimme wirklich nicht sehr ansprechend finde. Er kann reden, das ist Hammer, wie der Kerl reden kann. Man kann jetzt ein bisschen eine kleine Einführung zu Rudi Dutschke geben, falls da ein bisschen Zweifel herrschen. Ja, also in welchem Bezug jetzt auf die Medien dazu? Wer war, ganz einfach nur? Rudi Dutschke war der Anführer der 70er eigentlich hier in Deutschland und hat eigentlich auch die friedlichsten Grundlagen gelegt eben und hat sich auch von der RAF distanziert und war eben Vorsitzender der SDS und der Außerparlamentarischen. Kurz gesagt, ein Pazifist, der politisch engagiert war. oder man hat eben, wie du schon sagtest, einen Schwenk rüber auf den Türmerhaufen, ja. Oder eben den Schwenk zu einer Frau, die total verzweifelt am Weinen ist und ist sich darüber beklagt, wie sowas passieren kann. Richtig, und man bringt einfach das Ganze näher. Es ist einfach, man denkt eben, man ist eben, wie man sagt, live dabei. Es weckt in einem ein Gefühl. Leute, ja, ist das nicht eigentlich wertend? Also wenn man sich jetzt so betrachtet, würde nicht den Menschen die Information reichen, da ist ein Flugzeug oder zwei in diese Twin Towers geflogen und die sind eingestürzt. Würde das nicht reichen? Du hättest einfach nur diese Information bekommen. Hättest du nicht dieses wirkliche Gefühl des Unverständnisses und dieser Ablehnung einfach bekommen? Nein, eben, genau. Wenn du wirklich nur die Information bekommen hättest. Ja, klar. Das hatte ich ja gerade mit dem Gefühl. Da wird ein Gefühl in dir. Richtig. Du baust einen Bezug drauf auf und dadurch findest du auch zum Beispiel diese ganzen Gesetze, diese Antiterrorgesetze, die in dir alle eingeführt werden, auch teilweise gerechtfertigt. Und es wird halt einfach dass dann die vierte Macht im Staate wirklich ihre Macht mit diesen Bildern ausbauen kann, um den anderen drei Mächten die Wege zu ebnen, der Bevölkerung? Würde ich mich ein bisschen distanzieren. Also ich glaube nicht, dass die Medien der Stoßdruck des Gesetzes ist. Also nein, gewisse Verlage schon. Ich sage, genau wie du sagtest, der Stoßdruck des Gesetzes nicht, aber ich bin sehr der Meinung, dass Politiker die Medien eben im Nachhinein dazu benutzen, wie eben Antiterrorgesetze oder ähnliches, eben durch dieses Gefühl, man wird ja beeinflusst, wirklich, man wird durch Bilder beeinflusst wie sonst was. Man sieht eben diesen Trümmerhaufen, weinende Frauen, Leichen, irgendwas. Richtig. Du wirst persönlich beeinflusst und dann kommt der Staat und sagt, da müssen wir was da dagegen müssen wir was machen. Genau dagegen müssen wir was machen. Und, dann knüpft es an, richtig. Und dann ist nämlich auch das Herz offen für neue Vorschläge. Richtig. Nur, dass manche Sender das nicht deswegen machen, sondern einfach nur deswegen machen, damit sie Einschaltquoten bekommen. Die machen dann die schrecklichsten Bilder hin. Da wären wir wieder beim Kapitalismus und ganz einfach dem also Gewinnprinzip des Ich sehe das Ganze nicht so positiv. Ich meine, man muss sich nicht irgendwelche zerfetzten Leichen anzusehen, um irgendeine Emotion aufzubauen. Das finde ich, das ist eigentlich eine kranke Vorstellung. Das ist schon pervers. Hier sind wir schon seit geraumer Zeit ein bisschen dabei, dass wir ein bisschen charakterisieren, wie die Medien uns beeinflussen. Wir könnten fast zur Manipulation übergehen, ja. Ja, wir haben gesagt, dass die Medien auf jeden Fall Emotionen in uns wecken. Wir sagen, dass die Medien uns beeinflussen. Ja. Da ist zwischen einer Emotion und der Meinungsbildung in eine gewisse Richtung ist gar nicht mal so ein großer Schritt. Wie steht ihr dazu? Ja, es ist halt so, dass RTL 2 mich nicht deswegen beeinflussen will, damit ich was dran ändern will. Es will mich deshalb beeinflussen, damit ich da öfter auf diesen Sender gehe damit dieser Kanal eben mehr Einschaltquoten hat. Mhm. Das macht er nicht für sich, sondern für sich selbst. Er will dich binden quasi, er will dich faszinieren und hinreißen zu etwas, was dir gefällt, wo eben Emotionen in dir aufruft und eventuell Glücksgefühle oder sonst was. Richtig, auch weil es eben anders, ein Sender ist, ja. weil sie überleben müssen. Das ist unser Prinzip heutzutage. Ja. Ja. Jeder muss überleben, sei es durch Medizin, sei es durch Straßenbau oder sei es durch diesen Sender. Aber es jeder hört sich immer noch muss weiter bestehen. Es hört sich alles immer noch zu positiv an. Eigentlich ist das Ganze eine total miese Sache. Wir haben jetzt ein bisschen über die Beeinflussung von Leuten durch die Medien und die Beeinflussung der Medien gesprochen. Und wir haben jetzt festgelegt, dass wir, sagen wir mal, durch die Medien, durch die Gefühlswelt, die manche Reporter einfach mit in die Sendung einbringen, dass die Leute ganz einfach davon beeinflusst werden. Ungewollt, weil es gesetzlich nicht erlaubt ist in Deutschland. Das Problem ist allerdings, dass das nicht für die ganze Welt gilt. Und dazu haben wir uns ein kleines konkretes Beispiel festgelegt. Darüber wird Püti jetzt ein bisschen erzählen. Es geht um China. Und zwar vorab, wir sind jetzt gerade im Monat April 2008, falls diesen Podcast jemand irgendwann anders mal anhört. Und es geht zurzeit um die Debatten von China mit den Olympischen Spielen und Tibet und so weiter, falls es jemand verfolgt hat. Dazu ist Folgendes zu sagen, und zwar der chinesische Botschafter hat sich derzeitig eben international über die Presse, die Medienberichte allgemein in der westlichen Welt und vor allem auch Europa und hauptsächlich eigentlich Deutschland als größtes Propagandamittel bezüglich Tibet und China jetzt eben ausgestellt. Und ich glaube, darauf bezieht er sich auch darauf, dass eben Merkel den Dalai Lama empfangen hat, schätze ich mal, oder? Nein, ich wollte jetzt einfach auf was ganz anderes raus, und zwar in Deutschland wird es ja zurzeit ziemlich breit getreten, dass es mit Tibet, diese Unterdrückung und dieses ganze Zeug und sowas, und ich meine, das ist alles gar nicht so extrem, wie es in den Medien dargestellt wird, und zwar der chinesische Botschafter hat jetzt Angst, also China selbst hat jetzt Angst, dass das Land sich zerteilt, bloß wegen dieser einen Sache, weil eben in den westlichen Nationen so gegen dieses ganze China-Tibet-Zeug eben propagiert wird. Da speziell lässt sich auf jeden Fall der Fackellauf Olympias nennen, in dem dieses Jahr wirklich sich erstaunliche Bilder, ganz ehrlich, abgespielt haben. Die Chinesen nicht zu Gesicht bekommen. Richtig, da wird einfach retuschiert in Form davon, dass man ganz einfach nichts zeigt. Also was ich mal gelesen habe, ein Zitat, ist einfach, jemand hat sich drüber ausgelassen, in einem Blog, warum tragen nicht die Sportler einfach alle das chinesische Zeichen für Freiheit oder Frieden auf ihren Trikots? Und weil Boykott bringt ja nichts, vor allen Dingen nicht bei den Olympischen Spielen, die gehen so oder so über die Bühne. Ja, man muss einfach was zeigen, was man nicht retuschieren kann. Wenn die Sportler eben, wie gesagt, das tragen, dann können die Medien in China das nicht retuschieren. Das geht einfach nicht. Ja, es geht schon, aber es ist halt totaler Aufwand, vor allen Dingen nicht bei Live. Bei Live geht's nicht. Bei Live geht's nicht, eben. Klar. Was die Chinesen von diesem Fackellauf mitbekommen haben, war ein Chinese, der die Fackel in der Hand hält und da wie Baywatch da über die Straßen rennt mit Enthusiasmus und Freude. War Pam Anderson auch da? Und die können halt ganz einfach nicht nachvollziehen, was die Westländer da jetzt für ein Problem haben und was überhaupt los ist. Das kriegen die überhaupt nicht mit. Ja, eben. Und da gab es gestern bei Spiegel Online, gestern Abend, dem 17.04., falls dann nochmal nachschauen will. Naja, Mann. Und auf jeden Fall, da gab es ein Interview mit einem vom Chaos Computer Club, der dann eben preisgegeben hat, wie das dort drüben abläuft bezüglich der Überwachung. Und zwar du hast da sicherlich auch was in die Richtung gelesen. Und zwar läuft es da so ab, dass wenn jemand jetzt zum Beispiel China, Tibet, Unterdrückung oder sowas eingibt, dass dann das Internet zum Beispiel einfach so abgeschaltet wird, mal für ein paar Tage und sowas. Das hattest du mir auch schon mal erzählt. Und auf jeden Fall, eben solche Maßnahmen werden da ergriffen, die Leute haben gar keine Möglichkeit, sich zu informieren eigentlich. Also ganz einfach, dass es gewisse Schlagwörter gibt, die einen Disconnect auslösen. Ja. Einfach Zensur. Die Rechte, die Rechte dazu hat Google und Yahoo der chinesischen Regierung verkauft. Mhm. Richtig. Ja. Das ist auch ein Riesenthema. Ich glaube, das sprengt echt die Sendung. Da müssten wir echt eine extra Sendung machen. Das ist Zensur. Eigentlich. Ja, das gibt es hier eben in Deutschland nicht. Wir haben ja im Artikel 5, dass es keine Zensur stattfindet. Offiziell. Ja, die freie Meinungsäußerung. Wieso? Du hast die Tageszeitung, du hast die Junge Welt, du hast die Nationalzeitung, du hast doch lauter extremistische Mittel, mit denen du hier propagieren kannst. Extremistische Mittel? Moment. Propagieren? Davon wollen wir uns mal klar distanzieren. Das meine ich doch. Ich wollte bloß darauf eingehen. Im Grundgesetz ist es verankert, dass jeder Wort, Text und Bild, also wortwörtlich so zitiert, eben preisgeben darf und jeder das konsumieren darf. Und deswegen würde sowas in Deutschland eigentlich gar nicht funktionieren. Ja, aber ich glaube, manche Medien machen von sich aus Zensur, weil sie einfach nicht wollen, beziehungsweise keine Probleme in Anführungszeichen mit dem Staat bekommen wollen. Zensur wird auch allein dadurch ausgeübt, dass zum Beispiel im dpa oder Reuters-Ticker werden diese Meldungen sortiert nach Wichtigkeit. Ja, ja. Und wenn du jetzt was total, keine Ahnung, schreckhaftes, shocking News, wenn du die einfach total niederklassifizierst, dann kriegt es keiner mit. Da wollte ich auch nochmal drauf eingehen, und zwar habe ich da Notizen gemacht. Also wie Medien überhaupt entstehen, das sollten wir vielleicht auch mal jetzt zwischendurch mal einbringen. Und zwar, die Presseagenturen haben überall Sitze auf der ganzen Welt, verkaufen die dann eben an die jeweiligen Verleger und TV-Sender, was auch immer. Beispielsweise Axel Springer Verlag, Reuters und so weiter. Auch RTL2, halt alles Mögliche. Ja. Alle Medien werden eben informiert und haben die Möglichkeit, nur durch einen Titel eben diese volle Neuigkeit zu kaufen und dann daraus einen Text auszuarbeiten. Die Presseagenturen selbst haben aber schon mal die Möglichkeit, das kategorisch auszuwählen, wie jetzt gerade eben schon gesagt. Aber bei diesen Konferenzen innerhalb des Verlegers und des TV-Senders und so weiter, da ist auch nochmal die Möglichkeit da, dass manche Sachen eben ausgelassen werden. Dadurch haben wir eigentlich die Möglichkeit, nicht alles zu empfangen. Das heißt, was wir lesen, es ist nicht die Pflicht. Aber ich meine, wozu schaue ich Nachrichten, wenn ich nur die Hälfte erfahre? Du kannst aber auch nicht, leider kannst du nicht sagen, bei T7 beispielsweise, da weiß ich, dass die Nachrichten um Punkt 8 nach Galileo laufen. Wenn man jetzt beispielsweise... Nein, nicht mehr. Ja, um 6 Uhr kommen die doch. Komm, Leute. Ich meine nur, die kommen jetzt vor Simpsons. Die kommen vor Simpsons. Alles klar. Jedenfalls, wenn man halt um 8 Uhr seine Nachrichten ansetzt und dann um 20.15 Uhr den beliebten Film namens Jungs Sexy sucht irgendwas anbringt, dann kann man halt leider diesen Rahmen von Viertelstunde nicht sprengen. Und das Problem an der Sache ist, dass man in einer Viertelstunde schon mal den Leuten genügend Informationen über Konflikte, wie beispielsweise China, wie allein schon mal über die einzelne nationale Politik, sei es jetzt Inflation, sei es einfach komplexe politische nationale Themen, dass man die informieren muss, die Leute. Man kann nicht einfach sagen, okay, wir haben jetzt so ein breites Spektrum, wir lassen einfach mal ein Thema für Deutschland. Dafür gibt es Radio und Zeitung. Wenn einfach Sachen ausgelassen werden, das kann meiner Meinung nach nicht sein. Wir haben dieses Buch hier liegen, das heißt, wie heißt es? Wir haben verheimlicht, vertuscht, vergessen, was 2007 nicht in der Zeitung stand. Ja. Das sind eben lauter Sachen drin, wie zum Beispiel mit dieser Kritikerin, die eben gegen Putin propagiert hat und dann auf ganz, ganz seltsame Weise auf einmal verschollen ist oder Gerhard Wischniewski, der Autor, beschreibt in diesem Buch beispielsweise, wenn ich mal kurz ein bisschen den Inhalt, keinen Überblick verschaffen kann, der geheimnisvolle Tod des Alexander Litwinenko, das war, um wieder ein bisschen in Erinnerung zu rufen, der russische Makler, der nach London gereist ist und dort durch gewisse durch das dieses Uran oder Plutonium war es, 247 war das, glaube ich, ja, der dadurch zu Tode gekommen ist. Ja. Dann beispielsweise Heuchelei um Eisberg Knut. Lauter so Zeug, von dem man sich denkt, meine Güte, das interessiert doch eigentlich keinen Menschen. Darf ich zu eben diesem Thema Knut und momentan auch Flocke etwas einwerfen? es wird von allen Seiten geschrien, Gott vermarktet das arme Tier doch nicht so, das klar, kann sich ja nicht wehren von irgendwelchen Tierschützern. Aber man sollte das auch mal aus der Sicht des Zoos sehen. Ein Zoo hat vielleicht, gut, er hat seine Besucherzahlen und so weiter, aber irgendwie braucht er ja auch Einnahmequellen und sonst was. Aber schau mal, was verdient denn der Zoo bitte daran, wenn da 2 Stunden Flocke im Fernsehen läuft? Tausende, die machen da viel Geld dann? Absolut. Absolut, die machen richtig viel Kohle. Richtig viel Kohle. Das ist doch keine Politik, das ist alles. Das ist sowieso alles außer Frage. Wenn man gegen sowas ein Problem hat, dann soll man in meinen Zoo gehen. Das ist Politik. Das ist absolute Politik. Ja, das ist Ablenkung vom Wesentlichen. Du wieso? Hast dieses aber das du hast doch das SDP-Lied, dieses Gott seid ihr blöd, ist doch blöd euch dazu zu sehen und so weiter. Mit den Anfangswörtern, ich meine, schau mal, das sind Sachen, die werden uns geschildert, wobei andere Sachen einfach ausgelassen werden. Ja, wir reden jetzt beispielsweise über Flocke. Wenn wir kurz Flocke anschneiden, ich habe nie gedacht, dass wir irgendwann mal auf Flocke kommen. Aber wir haben es jetzt schon richtig. Alles klar, Flocke natürlich. Sehr geiles Thema. Sogar die Bäckerei da oben hat jetzt Flocke-Kekse. Was? Ja, okay. Absolut. Gut, machen wir. Flocke hat jetzt eine eigene Sendung auf dem ARD gehabt. Die gab es ja schon vorher. Es gab schon immer Sendungen über Berliner Zoo, Frankfurter Zoo, Leipziger Zoo, Nürnberger. Natürlich, und jetzt ist halt Flocke das fette Leittier. Habt ihr mitbekommen? Flocke ist ein kleiner Eisbär, der von seiner Mutter leider verstoßen wurde. Jetzt, das wissen alle Bundesbürger. Richtig, gestoßen. Jeder, und zwar wirklich jeder, weiß von Flocke Bescheid. Man redet über Flocke, man backt Flocke, man schaut sich Flocke auf sämtlichen Werbungen an. Man kauft sich T-Shirts mit Flocke, richtig. Ich warte speziell nur noch darauf, dass irgendwie Flocke rettet mich T-Shirts auf EMP erscheinen. Ich weiß nicht, wo das hinführen wird. Aber nehmen wir mal das Beispiel Flocke als Mensch an. Welche Medien berichten bitte über irgendwelche Straßenkinder, über verstoßene Waisen, die irgendwo im Park liegen gelassen werden und gefunden werden, außer im Lokalteil? Da weißt du, niemand das über. Ist auch ein... Diese Straßenkinder, oder was weiß ich, das Alltägliche ist so alltäglich, dass es nicht mehr schockt. Das ist richtig. Habt ihr mal mitbekommen, wie Sender, wie zum Beispiel RTL 2, wie das engagiert wird, dass die halt überhaupt wissen, was sie senden sollen? Die senden ja nicht einfach aus dem Bauch raus und sagen jetzt zum Beispiel Frauentausch, das interessiert bestimmt alle. Also das senden wir jetzt mal. Ja. Ich habe von einem Familienmitglied das gehört, also wie das jetzt funktioniert, sage ich gleich. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob es stimmt. Ich denke es schon, aber ich will jetzt das nicht als Fakt sagen. Alles klar, lass mal los. Ja. Diese Person hat mir jedenfalls erzählt, dass, was weiß ich, wie viele tausend Bürger in Deutschland auf ihrem Fernseher eine Fernsehbox oder Senderbox oder sowas stehen haben. 1200. Und von denen wird dann ausgezählt, was die am meisten anschauen. Das sind die sogenannten Einschaltquoten. Ja, genau. Das wird dann nur bei diesen Leuten gemessen. Mhm. Bei den wenigsten anderen. Bei diesen Leuten wird gemessen, was die anschauen, interessiert das Volk bestimmt auch. Und die schauen dann RTL 2, Frauentausch. Alle schauen Frauentausch, weil die das auch schauen. Und deswegen läuft das da. Und bei den Nachrichten ist das kaum was anderes. Da schauen, was weiß ich, wie viele Leute interessieren sich für Flocke. Ich habe ganz ehrlich das erste Mal von Flocke was gehört, da habe ich gehört, Flocke bleibt Flocke. Habe ich mir gedacht, ja, wer ist Flocke? War das erste, was ich gehört habe, weil ich keine Antenne Bayern und kein Bayern 3 höre. Höre ich nicht. Mag ich nicht, gefällt mir nicht. Naja, also ich habe zum ersten Mal von Flocke, wenn wir es schon mal davon haben, gehört, indem mir ein Klassenkamerad so ein komisches Gebäck auf den Tisch gelegt hat. Und es war ein kreisrund mit Schokostreuseln drauf und einem lächelnden Gesicht. Und ich habe gefragt, Junge, sag mal, was zur Hölle ist das? Was ist das? Das ist Flocke, Mann. Hey, Mann, was ist bitte Flocke? Und Flocke hat sich dann als Eisbär-Baby rausgestellt, das seiner Mutter entlassen wurde, sag ich mal. Es ist aber halt leider traurig, dass solchen Sachen so unheimlich viel Wert zugemessen wird. Und das Problem an der Sache ist, dass wir es jetzt von Flocke haben, was oft so absolut putzig ist, aber wer bitte in dieser Welt interessiert sich für Big Brother, für beispielsweise irgendwelche komischen Renovierungsarbeiten, die bei wunderhübschen Leuten eine Mittel- bis Oberklasse, die so ein Ding auf ihrem Fernseher stehen hat. In der Küche festgelegt wurde und so weiter und renoviert und alles drum und dran. Das interessiert viel zu viele Leute. Viel zu viele? Darf ich mal? Ich frage ja nicht, warum sie es interessiert, sondern Wann? Wer? Wen interessiert das? Die Leute, die diese Boxen auf ihrem Fernseher haben. Deswegen die interessiert es. Und die schauen das an, deswegen müssen es alle anschauen. Nein, dieses Dorf. Ich habe da auch mal was drüber gelesen. Ich glaube, es ist bei Nürnberg oder irgend so. Kann mich auch irren. Das sind auch im Supermarkt. Was kaufen die Leute? Was wollen die? Und die sind echt repräsentativ für ganz Deutschland. Auch Radio, auch Fernsehen, alles. Richtig, da wird eben wieder beeinflusst, was wir wieder beim Thema wären. Ja, aber diese Kriterien mit dem Auswählen und sowas, ich weiß nicht. Wir wollten mal einen extra Podcast über Forsa-Umfrageinstitute machen. Wir können es jetzt schon mal anbringen, meinetwegen. Die Politik wird ja eigentlich hauptsächlich durch diese Umfragen eben gemacht. Ich meine, wir haben jetzt hier den Stern als Boulevardmagazin. Da sind bestimmt über 20 oder 30 verschiedene Umfragen, die durch die Forsa ausgeführt wurden. Diese Umfragen werden bei ca. 2000 Menschen immer angewandt und danach wird dann Politik gemacht. Ich finde, was man bei Umfragen definitiv beachten sollte, ist eben, ob das jetzt Leute sind, die eingeladen werden. Das heißt, entweder einen Brief nach Hause kriegen oder sich für eine Umfrage anmelden. Was bei der Forsa jetzt? Allgemein, ich meine es allgemein. Also bei der Forsa, da sind halt so und so viele Angestellte mit 2-3 Euro die Stunde Jobs halt, ja. Laufen durch die Straßen und sprechen halt die Leute an. Ja, ja. So funktioniert es gibt ja auch, es gibt ja auch Umfragen, die, da werden Leute entweder eingeladen oder es wird Werbung in Anführungszeichen gemacht. Bewerbt euch quasi für diese Umfrage und wollt ihr nicht was dazu sagen. Und sowas kann natürlich auch leicht manipuliert werden. Das aber auch meiner Meinung nach eine wirklich gute Sache ist. Wenn man die Meinung des Volkes hört, dann kann man sich darauf einstellen. Was bringt mir, wenn ich für richtig fett beispielsweise Klimapolitik hier propagiere und das Volk gleichzeitig jetzt aber unheimlich gern mehr günstigere Energie hätte? Dann muss ich auf verschiedene, sag ich mal, non-klimafreundliche Projekte ausweichen. Das ist echt ein verzwicktes Beispiel, weil solange also diese ganzen Autofirmen noch mit Fahrspaß argumentieren, glaube ich, läuft nichts in der Klimapolitik. Weil ich glaube, auch Politik fängt in den Köpfen der Bevölkerung an. Mhm. Im Denken, im Handeln. Und das wird eben beeinflusst durch das, was sie hören, was in Medien wird. Gesteuert in Anführungszeichen durch diese Medien. Richtig. Jetzt darf ich aber nochmal einwerfen, Petit hat schon erwähnt, dass wir darüber nochmal extra einen Podcast starten wollten. Wir doch im Allgemeinen, wir hatten hier einen Plan liegen, haben wir auch noch, dass wir, ja, wie Agraf. Wir heute, ja genau, hallo Agraf, schöne Grüße an dich da draußen, dass wir vielleicht da zurückkehren sollten. Richtig, aber ich finde, so abwegig ist das Ganze nicht, was wir hier sehen. Nee, aber ich meine, die Umfragen spielen auf jeden Fall eine große Rolle, zum Beispiel bei Boulevardmagazin, ja, Bild, klar. Stern, allgemein, nee, überall. Es ist halt ganz einfach so, dass es bei allen um Konsum geht. Wir leben einfach in einer Konsumgesellschaft. Und man macht Umfragen, damit man das Bedeutendste besprechen kann, um eben so viel Geld wie möglich zu verdienen und nicht um so viel Informationen wie möglich zu verbreiten. Es geht ums Geld. Und da kommen wir zu unserem letzten Punkt, dem Interessenkonflikt. Was will das Volk wirklich und was wollen die Medien? Und da kann man eigentlich wirklich anführen, dass Medien Menschen sind. Letztendlich hockt hinter jedem fetten Logo von Antenne Bayern, von ARD, von der Tagesschau, egal was man nimmt, es sind Menschen, die das Ganze produzieren. Und die wollen nichts anderes als in jedem anderen Job, nämlich Geld verdienen. Und Geld verdient man in diesem Business eben halt so, dass man möglichst viele Leute erreicht und möglichst viele Leuten seine Meinung richtig beibringt. Vor allen Dingen, wenn du es schon so ansprichst, dieses Thema ist auch, die Medien haben vor allen Dingen richtig viel Macht. Medien ist ja eine riesige, also Medien haben Macht über Menschen, die geht's gar nicht. Hatten wir ja auch schon alles schön und gut. Und vor allen Dingen, Moment, Medien können vor allem bestimmen, was sie ja zeigen wollen. Jetzt hat jetzt, wie schon angesprochen, eben diese Artikel, hat sich vorliegen und sagt, entweder wir berichten über Flocke oder Terroranschlag in Israel, sagen sich aber, och, wir hatten so in der Art, ist krasses Beispiel, ich weiß, aber dann wird es eben mit einem Terroranschlag würde ich es beispielsweise jetzt nicht gleich vergleichen, aber ich würde es beispielsweise jetzt sagen, dass eine fette Light-Story von Flocke und seinem wunderbar prächtigen Leben im Zoo mehr bringt als oder ein Artikel über die wahrscheinlich kommende Erhöhung der Lebensmittelpreise, nämlich um 4% 2008. 4%, was sind mir schon 4%, denkt sich das Volk. Und denken sich auch die Leute dort, dass das Volk das denken wird. Und deswegen entscheidet man sich doch lieber für Flocke, weil man dann halt auch die wirklich sensiblen Leute aus dem Volk anspricht. Und verdient mehr Geld. Ja, ich wollte jetzt nochmal ein zweites Beispiel zur Manipulation, jetzt auch in Bezug auf China. Also nicht China jetzt selbst, sondern ein deutsches Beispiel, aber eben auch noch ein zweites Beispiel zur Manipulation geben, bevor wir diesen Punkt jetzt abschließen. Und zwar Kurt Beck, der momentane Vorsitzende von der SPD, Kanzlerkandidat 2009 bei den Bundestagswahlen, also momentan noch. Das war wertend. Wurde von den Medien in den letzten ein bis zwei Monaten ziemlich runtergemacht, weil er eben den Bund und den Kommunen, auch den Landtagen, freie Laufbahn in Bezug auf Koalitionen mit der Linken geben wollte. Und ja, da haben wir zum Beispiel wieder diesen Faktor, dass die Linke ja durch die Medien hauptsächlich eigentlich auch als kommunistisch und linksextrem eingestuft wird. Da jetzt bei diesen Forsa-Umfragen zum Beispiel rauskam, dass 15% mit der Linken eben sympathisieren für die Bundestagswahlen 2009. Das würde ja bedeuten, dass jeder Siebte jetzt zum Beispiel linksextrem und kommunistisch ist. Also, wenn man es wörtlich nimmt, ist ja absolut wahr. Und da ist wieder der Punkt bei den Medien und man muss sich wirklich vorstellen, diese Umfragen vorher hatte die SPD hatte als Ganzes bestimmt so fast 30% und jetzt auf einmal schlagartig 6-7%. Einfach so nur durch den Einfluss der Medien. Ja, das ist jetzt mal richtig. Ein Beispiel. Genau, wenn wir eben diesen Einfluss der Medien sagen, diese Propaganda eben gegen die Linke war in Sachen zum Beispiel Hamburg war das ja, war eine richtig krasse Sache, wie wirklich die Medien nur auf dieser Partei, beziehungsweise nicht nur die Medien, sondern die Parteien selber. Das heißt, SPD, CDU und FDP und was nicht alles. Das haben wir springen auf den fahrenden Zug. Warte mal, wann in Hamburg? Wann? Was? Das waren jetzt die, waren es Landtagswahlen? Ja, waren dieses Jahr. Okay. Vor 2 Monaten? 3 Monaten? Alles klar. Irgendwie sowas. 3 Monaten, ja. 2 Monate, irgendwie sowas. Waren eben Landtagswahlen in Hamburg. Und da ging es eben, da hat die Linke auch ein relativ gutes Ergebnis erzielt und dann ging es eben um diese Zusammenarbeitssachen mit den anderen Parteien und so. Wie nennt man es bitte? DKP. Koalition. Koalition, genau, war dankeschön. Thema. Ist mir noch gut. Hier. Auf jeden Fall ging es um die Koalitionen und wenn man dann von Parteien, beziehungsweise Parteisprechern quasi, hört, wir werden auf keinen Fall eine Koalition mit den Linken eingehen und dann von der anderen auch sagt, nö, auf ich glaube, du spielst hier ein bisschen auf die Situation in Hessen an, die wir mit der unter anderem auch. Es Frau, war, Andrea Ypsiland, die hatten. Ja, das ist nichts anderes als mit den Grünen 1980. Ja, eben. Da ist dieser Punkt. Die Medien machen jetzt aus der Linken zurzeit das, was die Grüne eben damals war. Genau. Eine völlig unseriös wirkende Partei, die nichts auf dem Kasten hat, weil ja nur kindische Kommunisten drin sitzen. Aber, so ist es. Ganz ehrlich, die Linke hat in 5 Jahren oder so, sind die genauso solid vorhanden, wo jetzt überall die Grüne auch vertreten ist. Dass beispielsweise in der Linken 2/3 der ehemaligen SPD, also nicht der ehemaligen SPD, sondern eben dem linken Flügel der SPD ausgetreten sind und jetzt eben in der Linken sind. Dass 2/3 der Linken eben nur aus SPD-Leuten besteht, das wird völlig außer Acht gelassen. Und dann kommen diese Vorurteile mit der PDS und sowas auf, obwohl ja eigentlich die ganzen PDS-Mitglieder, die wirklich Radikalen, alle ausgetreten sind nach dem Zusammenschluss mit der WSG. Ja, deswegen ist dieses ganze Hochgeschaukel von den Medien einfach überflüssig und auch wieder Ablenkung. Ich weiß es verhindern, dass diese Partei Punkte bekommt. Das darf ich mal? Ich habe, ich möchte mal jemanden zitieren. Und zwar hatte ich das mal auf der Straße aufgeschnappt quasi. Da hatte, wenn du eben sagtest, die Linken sind das, was die Grünen damals waren. Ich will das jetzt einfach mal einbringen. Und zwar hat die Grüne da eben so Flyer verteilt und sonst was. Und der Mann hat zu dem Mann eben, also zu der Person gesagt, nee, von dir nehme ich keinen Flyer, weil früher seid ihr in Jogginghose und Turnschuhen angekommen. Heute habt ihr einen Anzug an und fährt Mercedes und fahrt Mercedes. Also in unserer heutigen, ich finde es ein geniales Zitat. Also der Mann hat in unserer heutigen Gesellschaft musst du dich in irgendeiner Weise damit einbeziehen, sonst kannst du nichts bewirken. Wieso? Ich meine, du musst nicht gerade mit Mercedes vorfahren. Das ist natürlich klar. Doch. Aber du nein. Stell dir vor, du siehst einen Landtag. Du siehst massig Leute in ihren Mercedes, BMW, fette Reifen, mindestens 100.000 Euro dafür ausgegeben, siehst du vorfahren. Du siehst aber gleichzeitig auch den Fraktionsvorsitzenden von der Grünen schön im VW Jetta ankommen, ein wunderschönes Auto, aber leider nur... Das ist eine Fraktionsvorsitzende. Damals ist es ja scheißegal. Ist ja egal. Ist ja wurscht. Aber ich meine halt, wenn diese Politiker oder so. Das macht einfach keine Ahnung. Die sagen sich einfach, so. Oh, wir sind eine Partei der Bürgernähe. Und dann kommen die mit dem fetten Auto an. Ja, es ist ja nein, aber genau es ist so. Heute also, weißt du, traurig, aber wahr, aber du musst dich anpassen, nein, wenn du was bewirken willst. Pass mal auf, darf ich mal, ja, darf ich mal Leute, ganz, ich ganz glaub, krass ich was. Ich glaube ganz ehrlich, dass wir jetzt schon ein bisschen. Nein, darf ich was bitte. Ein, ist mir egal. es ist mir wirklich egal, ich möchte was einfügen. Glaubt ihr nicht, wenn ich wirklich jemanden vor mir stehen habe, der ganz normal gekleidet ist und mit mir sich normal unterhält und sonst was, dass ich nicht. Ein Vertrauen quasi zu dem auch aufbauen kann, als wenn ich jetzt hier jemanden habe, hier, keine Ahnung, im Anzug, der dann in sein Mercedes steigt und so. Oder es ist scheißegal, finde ich. Also, es natürlich beeinflusst das Aussehen wie sonst was, ist klar. Machen, der erste Eindruck zählt. Aber wenn ich dann Leute dastehen, hocken habe, die eben mit Jeans und was nicht alles, T-Shirt da hocken und eben eine Sache rüberbringen, die ich selber vertrete. Na, da hast und du das halt so bürgernah, das. Und du musst aber davon ausgehen, dass Politik nicht davon abläuft, dass du dass du die Leute ansprichst, die dieselbe Meinung wie du haben, sondern dass du versuchst, Leute, die eine andere Meinung haben, Nein, da wird aber was missverstanden. Die Parteien vertreten doch deine Interessen. Du musst ja, aber du wenn, musst doch wenn jemand sagt, anwerben. Ich vertrete deine Interessen und du bist jetzt, keine Ahnung. Du hast die Möglichkeit, der Partei beizutreten. Und du verdienst nichts oder keine Ahnung. Aber du musst und lebst ständig am Existenzminimum und dann siehst du den Typen, wie er in sein Benz einsteigt. Da ist was verkehrt. Natürlich. Der kann nicht mit dir fühlen. Das ist keine Bürgernähe. Da ist irgendwie. Versetz dich doch mal in die Rolle eines Dirigenten, wenn du keine Ahnung von Musik hast. Oder so. Ja, das ist ein sehr gutes Beispiel. Und von wem wird uns das Ganze übermittelt? Aber letztendlich dieses Bild da von den Medien. Zu sagen. Und zwar, unser netter Herr Kurt Beck gilt als einer der bürgernächsten Politiker, die es in der deutschen Geschichte nach dem Zweiten Weltkrieg jemals gab. Deswegen verstehe ich auch nicht, wieso ein Mensch eben runtergemacht werden kann. Der war auf vielen Veranstaltungen im Publikum drin gestanden, hat sich auch mit Leuten einfach so unterhalten. Ja, ich habe das Bild ja von dem Burtbeck mit diesem Lorbeerkranz auf seiner, ich weiß nicht, was das für eine Veranstaltung war. Schön. Jedenfalls stand er eben da und er wird auch als Politiker des Volkes. Und ich glaube, ein Zitat von ihm war, ich mag halt die Lights. Das war also, von ihm. Auf gut Deutsch, ich mag halt die Leute. Ja, was? Ja. Versteht nicht jeder unseren Dialekt. Wollte ich jetzt nur so. Das ist richtig. Aber um nochmal letztendlich auf Medien zu kommen und um das Ganze ein bisschen abzuschließen, würde ich sagen, dass man heute festgestellt hat, dass erstens mal Medien unheimlich wichtig sind für unsere Meinungsbildung, für letztendlich das, was wir von gegenseitigen, von unseren Mitmenschen, sag ich mal, halten, von anderen Staaten, von den Politikern, die uns leiten, dass die da absolut erheblich sind. Dass wir aber gleichzeitig in so einem Maße von den Medien beeinflusst werden, dass wir uns manchmal fragen sollten, ist es denn noch richtig? Habe ich denn noch meine eigene Meinung in dieser ganzen Geschichte oder nehme ich einfach nur kommentarlos an das, was mir vorgesetzt wird? Und ich glaube, da hat Sixtus auch noch was zu sagen. Ich wollte noch hinzufügen, wir haben jetzt leider nicht, mangels Zeit, sind jetzt leider nicht auf Medienkompetenz eingegangen. Das ist einfach die Kompetenz zu entscheiden, was ist wichtig für mich, was ist nicht wichtig für mich. Ist es wahr, was ich da gerade sehe, lese, höre? Oder ist es eine Falschmeldung? Und wir sind nicht darauf eingegangen, auf Blogs und Bürgermedien. Also wobei ich beides sagen muss, dass wir eigentlich gedacht haben, beispielsweise, weil es eben diese Medienkompetenz jetzt angesprochen wurde, dass sich da eben jetzt eigentlich selber jeder hinsetzen müsste und sich sagen würde, hey, jetzt habe ich das gehört, jetzt weiß ich, dass ich nicht einfach alles hinnehmen muss. Hoffentlich haben wir das bewirkt. Ich hoffe es auch. Um ganz einfach zu sagen, ich höre jetzt diesen Artikel, aber ich nehme jetzt nicht diese Meinung an, richtig, sondern ich überlege mir nochmal. Richtig, also ich bin ein großer Verfechter der Medienkompetenz, es braucht jeder Mensch. Also ich bin der festen Überzeugung, versuche mich mal zu überzeugen, du wirst es nicht schaffen. Medienkompetenz braucht jeder Mensch. Und Medienkompetenz, meine zweite Meinung, kann keiner erlangen, wenn er sich die nicht selber beibringt. Also bildet euch eure eigene Meinung. Und eben, das ist ja auch das Problem, dass auch zum Beispiel die politische Bildung auch vernachlässigt wird, was eigentlich auch Teil der Medien sein sollte. Genau. Deshalb habe ich zurzeit ein privates Projekt laufen und zwar ist es noch nicht groß und ich möchte das eigentlich auch jetzt noch. Unser Podcast war auch nicht groß. Ja. Ich möchte 100 Mann sind für mich groß. Vielen Dank. Ja. Danke nochmal. Ja, auf jeden Fall, was ich sagen wollte, dieses Projekt werde ich auf jeden Fall noch im Laufe der Zeit um einiges ausarbeiten, aber ich würde mich freuen, wenn sich die ersten Leute jetzt eben auf diese Seite begeben und mir bitte Feedbacks geben, wie sie die Seite finden, was noch dazugehört und was fehlt. Und wie die Adresse ist www.linksrechtsmitte.de. Sind da Bindestriche dazwischen? Nein, nein. Es ist komplett durchgestrichen, geschrieben. Ich glaube, demnächst werden wir auch auf über DHK, also unsere DHK-Seite oder eben über die Podcast-Seite draufkommen. Das wird. Ich verlinke es auf der Antennenkinder-Seite. Genau. Ich schaue es gleich auf. Wunderbar. Leute, mein Ziel ist eben nochmal, das hier nochmal. Das war nicht so nice. Also ist egal. Ist egal. Es war okay. Dann und jetzt verabschiede ich jetzt einfach. Nicht. Nein, ja. Nochmal bei dem Punkt. Ich schneide das Ende jetzt nicht raus. So. Das ist das Beste jetzt. Ich habe da ja, hab doch gut erschallt. Das ist egal, Mann. Das hätten die Leute nicht gar nicht. Egal. Hast du mir gesehen, dass du mich gestört hast? Nein. Also sag mal noch zweitens das nicht raus. Zweitens, was ich noch zum Blog sagen wollte. Leute, ihr habt dank des Internets, die Möglichkeit. Wer ist denn da der Frau? Das ist eine sehr nette Frau. Weiter jetzt! Das ist eine sehr nette Frau, ich kann es dir sagen. Ihr habt dank des Internets echt die Möglichkeit, euch selber als Zeitung, als Medium, als Medien aufzuspielen. Wenigstens als kleines. Auch wenn es ihr nicht glaubt am Anfang, euch liest keine. Irgendjemand wird euch schon lesen. Wir haben es auch nicht geglaubt. Wir können euch die Möglichkeit geben, in Zusammenarbeit mit uns zum Beispiel das Ganze zu publizieren. Wenn es wirklich, das schreit nach böser Werbung. Und vor allem, nein, mal ganz ehrlich, wenn das wirklich Qualität hat, nicht nur Quantität, sondern wirklich auch qualitative Texte voraussetzt, dann könnt ihr euch gerne mit uns in Verbindung setzen. Ihr könnt euch auch allgemein mit uns in Verbindung setzen. Das heißt, wenn ihr einfach so, schreibt uns doch einfach, wir haben so einen scheiß Kommentarbox. Auch wenn ihr zum Beispiel Themen wollt, die wir jetzt nicht behandeln oder noch nicht haben, dann meldet euch einfach. Wir brauchen eure Kommentare. Ja. Also unsere Seite ist alles gar nichts. Antennenkinder.net, genauso wie unser Podcast, also halt in net. Dann haben wir sind ja eigentlich ein Unterorgan der DHK, die Hofer Kommune. Das ist diehoferkommune.de mit Minusen dazwischen, richtig? Ja. Und ja, linksrechtsmitte.de, das werde ich dann auch nochmal verlinken. Auf jeden Fall, wir wünschen euch noch viel Spaß in eurem Leben und ich glaube, Nero will noch was sagen. Wir würden uns auch freuen, wenn ihr unseren dritten Podcast in eurem Leben aufbaut. Ja, ich hätte einfach und schönes Leben, das ist auch gut. Wir würden uns sehr darüber freuen, wenn ihr einen dritten, vierten, fünften und vielleicht sogar 100.000 alles ja, Podcast ruhig, ich schneide das Ende nicht. Und so, passt auf, Ruhe jetzt. Ich schwör's, meine Mutter Gottes, wie geil ist das denn? Ja, wirklich. Halt die Maul. Doktor, das wird nicht rausgeschnitten, weil das ist toll. Nein, Ruhe jetzt. Ich wollte noch was sagen. Nero. Ich wollte mich auf jeden Fall erstmal nochmal persönlich dafür bedanken, dass wir jetzt so zahlreiche Zuhörer hatten. Es waren 100 Downloads, wie ich sagen durfte. Die vielleicht ganzen mehr, wenn ihr uns auch noch mit unterstützt und die Links weiter. Leute, hör doch auf mit dieser scheiß Werbung. Es ist so billig. Eigenlob stinkt. Ja. Und bevor das Ganze noch im Chaos und Alkohol versinkt, auf Wiedersehen und bis zum nächsten Schönen Mal Abend. Bei Antennenkinder.net. Wir sehen uns in den Medien. Ja.